scientist. Jungle brother, cause I'm a jungle brother. Let it roll. Mayday, mayday, this is Code Red approaching. Attention, you enter the Code Red drum and bass frequency. Da ist das freie Radio für Stuttgart. Code Red in der Oktoberausgabe mit dem Charis Arts. Jetzt von 22 Uhr bis um 1 Uhr. In der letzten Stunde spiele ich noch etwas anderes. Ein Techno-Set. Ihr wisst ja, wenn ihr schon länger dabei seid bei Code Red, dass ich eigentlich sehr offen bin, genreübergreifend. Aber jetzt das letzte Jahr sehr viel Drum and Bass und heute in der letzten Stunde Surprise, ein Techno-Set von mir. Jetzt aber weiter mit im Mix mit dem Caris Arts bis um 0 Uhr Drum and Bass und dann Techno. Und das nächste Stück ist Homecoming im LTG Bookim Remix. Viel Spaß damit. Thank you.

Cause I'm really honest.

me say instant. My selector in my phone number one. Thank you. Mano, get bent. Mano, get bent. Ihr hört Code Red, der Charis Arts an den Decks bis um 1 Uhr. In der ersten Stunde jetzt gerade laufen die ersten Tracks. Bin am Luake. Genau. Around Me lief von Workforce Remix, jetzt Inferno DLL Remix und gleich Love Me Finds in Way von DJ Marky. Noch bis um 1 Uhr Code Red im Freien Radio für Stuttgart. Mano get burned like a pan to a hop. I'm a boss, but I've yet to pay the cost. Some will call me crazy and others will say I'm lost. See me in the party with the powder in the vase. Came to get paid so I never take a loss. The kid from Hume who was schooled in a mosque. He's hitting them with fire or I'm hitting them with frost. Only speak truth, lines never get crossed. That's why I always shine like I'm gloss. Don't do the devil and I don't do God. Plus I ain't the type to do any old job. Do my own thing, don't ghost or rob. Do it with the team or I do it on my time. When I'm up front, reel them in like a rod. See the crowd come together like peas in a pod. Taking over shit, light them up. Man will get burnt like a pint to a hop. In the wind, rolling like a king when I step into the ting. Came from the hood, but I'm never on the wing. Even though I've done wrong, even though I've sinned. Same way I've had to learn to take it on the chin. I never half heart, always take it to the brim. Take it to the brink, go straight through the king. Don't let anybody block you like the paper in the sink. I'm an individual, I don't care what they think. But I'm still up on the grind, trying to find a missing link. The one like a wing, colder in a ring. Merciless at Ming, so I grow and never shrink. Needing on a rhythm like a letter needs ink. So if you feel prepared, then you better rethink. Better leave blinking or you're gonna miss the spring. Flows dirty like the water in Flint. your heart to me. Open up your love. Open up your eyes to me. Open up your heart to me. Open up your love. It's losing from a higher level. ist Code Red im freien Radio für Stuttgart, der Charis Arts an den Decks noch bis um 1 Uhr in der letzten Stunde. Dann Surprise, gibt es noch ein Techno-Set, seit langer Zeit mal wieder außerhalb vom Drum-Bass-Genre, mal einige Beats um die 130 bis 140 BPM. Genau, jetzt aber noch bis um 0 Uhr Drum-Bass. Was ich noch sagen wollte, wir haben letzte Woche schon ausprobiert, die Sendung auch Video-Livestream zu zeigen über YouTube. Jetzt gerade läuft mal ein Test über Twitch. Einfach mal Charis Arts bei Twitch schauen. Wir haben auch einen eigenen Kanal Code Red, wenn das denn richtig funktioniert, mit Rechner und so weiter. Gute Audioqualität gibt es da eventuell regelmäßig dann. Mit dem Audio-Livestream auch der Video-Livestream sozusagen. Aber ist noch in der Testphase. Jetzt noch weiter mit Drum & Bass, jetzt Ende der ersten Stunde. Läuft gerade Dauerschleife etwas, aber es geht gleich weiter. Viel Spaß noch. Bis um 1 Uhr Code Red im freien Radio für Stuttgart. We'll be right back. pam, touch body, ram pa pa pam pam, touch body with them and the article and blow up the dance, explosion, blow up the dance, explosion, blow up the dance, explosion, blow up the dance, explosion. Ram pa pa pam pam, touch body, ram pa pa pam pam, touch body, ram pa pa pam pam, touch body with them and the article and blow up the dance, explosion, blow up the dance, explosion, blow up the. Ram pa pa pam pam, touch body. Ram pa pa pam pam, touch body. Explosion. Little two step, 4x4. Vibes yeah I run, drinks yeah I pour. People them I get down on the dance floor. Selector turn it up, yes a little more. Little two step, 4x4. I just wanna party how it was before. A big sound up here, big two. Ram pa pa pa pa, touch body. Blow up the dance, explosion. Ram pa pa pa pa, touch body. Ram pa pa pa pa, touch body. Ram pa pa pa pa, touch body. Ram pa pa pa pa, touch body. With them and the article dance, blow up the dance, explosion. Blow up the dance, explosion. Blow up the dance, explosion. Blow up the dance, explosion. Ram pa pa pa pa, touch body. Ram pa pa pa pa, touch body. Ram pa pa pa pa, touch body. With them and the article dance, blow up the dance, explosion. Blow up the dance, explosion. Blow up the. Ram pa pa pa pa, touch body. Blow up the dance, explosion. Ram pa pa pa pa, touch body. Blow up the dance, explosion. Little two step, 4x4. Vibes yeah I run, drinks yeah I pour. People them I get down on the dance floor. Selector turn it up, yes a little more. Little two step, 4x4. I just wanna party how it was before. DJ I play, MC I spray. Pick up yo the mic and me say, I wanna wake up, get dressed, go link. Meet gang uptown, go drink. Move something, do something, get live. See something, hear something, get hype. You know the way it feels when you're intoxicated. The beats and the bass and the get to raving. Close my eyes and I'm rolling back, cause I will go back in a heart attack. To the way it was and I pray it does cause I need it. When I say it must, I mean they are not. I hope they adjust for my healing. Man, seems like a very long time ago we all came together. But when we rise up and the time's up and the baseline drops, we'll stay forever. The temperature is rising. Just on that circle I'm riding. Ministers are useless, drug dealers are more enterprising. Hiding from the past, just biding our time into the future state. That's providing more than we need for just surviving. Less turbulence and more easy gliding. Promise of tomorrow keeps us striving. Empty or not, there's no way of recognizing. Might see you when you get there, but not before. Can't be sure or hope arrive, but hope lives evermore. Perspectives reorganizing, new influences rising. Consensus for the status quo, demoralizing. Babylon appears compromising. Unsurprisingly, it's not reading anyway. Feeling it today, just like in the other day. We stay on the path that we're on, we don't stray. Just on that circle line, I'm riding. To deciding, I step against the glass, can't hear the walls colliding. Warning sounds, but the door's already sliding. Get yourself up, we're hiring. 0 hours for all, no retiring. Distance firing, keep aspiring. 6 a.m. the underground, the temperature is rising. town to Babylon. Virtue and wealth are one. Values we were brought up on. Sure, there are examples of days bygone, of acts of charity, but welfare is hard won. Sit on the sums, there's nowhere to run. Chance of progress close to none. Single mums go without so the kids can have some. We can still tell them they're scum. Bow down to Babylon. Virtue and wealth are one. Values we were brought up on. Course, there are examples from days back on of acts of charity, but welfare is hard won. Before long, necessity makes any man a knave. Brave in poverty are those that save and stay behaved. Property keeps the almost well off enslaved. Plutocracy tells us how we're getting paid. Getting paid. Getting paid. Getting paid. Getting paid. We'll be right back. I'm not. Da ist Code Red im Freien Radio für Stuttgart, 99,2 UKW und 102,1 im Kabel und natürlich im Livestream. Wir sind in der zweiten Stunde der Charis Arts, noch bis um 1 Uhr an den Decks. Letzte Stunde, wie schon erwähnt, Techno-Set, freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt noch Drum and Bass, das war gerade Dub Elements, Phosphor Sands, Save the Rave, richtig zur Primetime, jetzt gerade läuft gleich Call Me von Face, Greycode auf Metalheads, sehr schöne Scheibe, habe ich glaube ich im letzten Monat auch schon mal gespielt, gefällt mir trotzdem gut, deswegen zweimal oder doppelt hält besser. Ja, bis um 0 Uhr noch Drum & Bass und danach geht es dann weiter mit 4/4 Beats. We'll be right back. disappear with the moon. Wasting my wishes on you. Your love's too good to be true, baby. Yes, I may believe. You disappear with the moon. Wasting my wishes on you. When the sun comes up and you're still in my feelings, it's you that I'm needing. It's you that I need.

Ja, da ist Code Red, der Charis Arts an Index noch bis 0 Uhr Drum and Bass. Dann geht's dann weiter noch ein bisschen überraschungsmäßig mit 4/4 Beats. Ja, wie Sie gehört haben, gab's jetzt ein paar Oldschool Tracks. Eben gerade lief Jungle Dreams von Drum Sound und Bassline Smith. Jetzt gerade Dreadstone von Nectax. Tracks davor waren Lick Shot von Blade Runner. Davor Make Believe von Elside Mosey, Shady Novel of V Recordings. Und jetzt gleich läuft von Holy Groove Untouchable. Wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne die Sendungen nachhören auf unseren Kanälen auf Mixcloud und Soundcloud läuft das auch. Und in eigener Sache, in der Schweiz habe ich in Winterthur auch eine Sendung, die ich alleine mache, die heißt Karacho. Die läuft immer Donnerstag, 4. Donnerstag ab 8 Uhr. Hören Sie doch mal rein, im Internet werden Sie fündig. Jetzt geht's weiter mit Untouchable bis um 0 Uhr noch Drum and Bass mit dem Charis Arts. Und im November lege ich wieder den ersten Samstag im November auf. Okay, weiter geht's. Yeah, I feel respect, man, like this. You understand? Yeah, I feel respect. Nobody can touch me, eh. Nobody can rush me, eh. Nobody can catch me, eh. Man a bad man, untouchable. Respect. Nobody can match me, eh. Nobody can clash me, eh. Nobody can stop me, eh. Man a bad man, untouchable. Bust it up in your face. Bust it up in your face. Bust it up in your face. Yeah, respect, man. Man a bad man, untouchable. Bad man, untouchable. Untouchable.

don't stop. Don't stop. Don't stop. You dream of heaven, now create what you like.

freies Radio für Stuttgart. In der letzten Stunde sind mir der Charis Arts an den Decks noch bis um 1 Uhr. Ich habe jetzt übergeleitet in ein anderes Set. Und zum Start hatte ich ein Remix von Pearson Sound im Shuffle Mix. O, Original von Claude von Stroke. Ja, geht jetzt der Übergang von Broken Beats in 4 Viertel über. Jetzt gerade läuft schon der Lawrence Remix von Quartz. Und danach gibt es Mars auf Aus Music. Das ist ein Deep House Track und dann steigern wir uns langsam. Okay, bis um 1 Uhr. Sie hören freies Radio für Stuttgart, Code Red. Jetzt Surprise Mix sozusagen. Der Charis Arts noch bis um 1 Uhr. Nächste Sendung, erste Samstag im November von mir. Und nächste Woche, wie gewohnt, um 22 Uhr bis um 1 Uhr. Das Code Red Team mit einer Drum Bass Sendung natürlich. Okay, viel Spaß noch mit Quartz im Lawrence Remix. vanzelf gaat. Dat je alles even laat. Voor wat het is. Het bruist, het zuist, het pakt je beet. Het heeft je in greep. Dat we zweten, elkaar diep nemen. Dat het nooit meer ophoudt. In al haar eenvoud.

Watch it.